passiert, ich hab's noch nicht kapiert. Du kriegst keine Luft, alles ist dir zu eng, hast viel zu wenig von deinem Leben. Du musst raus, sagst, das ist aus, ich kenn mich nicht mehr aus. Schreien. Das Handy in der Hand, starr ich blöd an die Wand. Der Bauch voll Wut, mir fehlt der Mut, mein Herz ist Blut. Darling, darling, bleib bei mir, bitte schön bleib. Denk drüber noch, ich komm nicht ohne dich. Denk drüber noch, wir kommen nicht ohne dich.